Sagenhaftes Japan. Die Geburt des Kaiserreiches. Japanische Inseln um 250 nach Christus. Die Sonnenprinzessin Himiko, so berichten alte Chroniken, regiert, umgeben von einem riesigen Hofstaat aus schönen Frauen, das sagenumwobene Reich Yamatai. Glaubt man der Überlieferung, verfügt die jungfräuliche Herrscherin über magische Kräfte. Von ihrem Volk wird sie daher als mächtige Schamanin verehrt, aber auch gefürchtet. Mithilfe eines geheimnisvollen Orakels erfragt Himiko den Willen der Götter und verkündet ihn ihren Untertanen. Sie ist die Mittlerin zwischen ihrem Volk und der mystischen Welt der Götter. Mögen Teile der Legende um die Sonnenprinzessin und ihre übersinnlichen Fähigkeiten auch erfunden sein, so ist mit dem Reich Yamatai, später Yamato genannt, ein Name bezeugt, der für die japanische Geschichte von großer Bedeutung ist. Geografisch steht Yamato für das japanische Kernland, südlich des Biwa-Sees auf der Hauptinsel Honshu. Außerdem dient dieser Name bis heute als poetische Bezeichnung Japans und seiner nationalen Werte. Vor allem aber steht Yamato für die Geburt des japanischen Kaiserreiches. Denn ab etwa 300 nach Christus bestimmt die Sippe der Yamato, die für sich beansprucht, von der Sonnengöttin Amaterasu abzustammen, die Geschicke Japans. Diese Epoche der japanischen Geschichte nennt man daher auch Yamato-Zeit. Haben die Menschen der Jomon-Zeit noch in einfachen, mit Bambus abgedeckten Grubenhäusern und in kleinen Dorfgemeinden gelebt, bilden die Japaner des dritten nachchristlichen Jahrhunderts große Siedlungsgemeinschaften. Blutsverwandte Sippen leben und arbeiten hier gemeinsam. Die Einwohnerzahl solcher Verbände schwankt zwischen einigen hundert bis tausend Einwohnern. Die Häuser der Japaner der Yamato-Zeit sind aus Stein gebaut und ihre Siedlungen sind umgeben von Gräben und Wällen. Das wirtschaftliche Rückgrat einer solchen Gruppe bilden die Handwerker und die zahlenmäßig am stärksten vertretenen Bauern. An der Spitze der hierarchisch gegliederten Gemeinschaft steht ein Patriarch, das Oberhaupt der Sippe. Er residiert in einem besonders prächtigen Wohnhaus und ist für die politische und religiöse Führung seiner Sippe zuständig. Letzteres bedeutet, dass er die Ausführung der Riten und Kulte leitet und überwacht. Zu Beginn der Yamato-Zeit bestimmt der Shintoismus die religiöse Werteorientierung des japanischen Volkes. Er besteht aus drei Elementen: Naturverehrung, Ahnenkult und Mythos. Der Shintoismus ist aber kein religiöses System mit einem Glaubensstifter, heiligen Schriften, moralischen Dogmen und Geboten. Im Zentrum des shintoistischen Glaubens stehen die Riten zu Ehren der Schutzgottheit einer Sippe. Denn jede Großfamilie fühlt sich einer bestimmten Gottheit, einem Familienahnen, verbunden. Diesem obliegt es, die Sippe und das Land, das sie bewohnt und bewirtschaftet, zu schützen und zu mehren. Täglich müssen daher den Seelen der Urväter Opfer dargebracht werden. Im Gegenzug wachen sie über das Leben ihrer Nachfahren. Die Ahnengötter werden meist in eigens errichteten Schreinen verehrt, die sich in einem umgrenzten, ebenfalls geweihten Bezirk befinden. Die im Shintoismus vergöttlichten Naturkräfte hingegen haben kein manifestes Äußeres und auch keine feste Wohnstätte. Sie sind vielmehr an bestimmte Regionen gebunden oder werden durch eindrucksvolle Naturorte wie Berge, Flüsse, auffällig geformte Felsformationen oder Bäume verkörpert. Um mit den Gottheiten in Verbindung zu treten, richten die Gläubigen regelmäßig wiederkehrende Festlichkeiten aus, bei denen die Gottheit mit Gesang empfangen und reichhaltig mit Obst, Reiswein, Salz, Gemüse und Wasser bewirtet wird. Um sie bei Laune zu halten und zu ehren, tanzt man und organisiert Wettkämpfe. Meist dient ein Baum dem herbeigerufenen Gott während der Feierlichkeit als Aufenthaltsort. Ist das Fest vorbei, kehrt er ins Reich der Götter zurück, bis ihn die Menschen das nächste Mal rufen. Bis zur Machtübernahme der Yamato um 300 nach Christus existieren in der bergigen, zerklüfteten Landschaft und an den steilen Küsten Japans über 100 Sippen mit eigenen Herrschaftsstrukturen und Machtsphären. Teilweise gehören mehrere hundert oder gar einige tausend Menschen in den Einflussbereich einer solchen Sippe. Nach und nach werden einzelne Großfamilien so mächtig, dass sie andere in ihren Verband eingliedern können. Einige dieser Gemeinschaften unterhalten gar diplomatische Kontakte zu China. Diese mächtigen Sippen sind quasi Territorialgewalten im Miniaturformat. Dieser Kleinstaatlichkeit machen die Yamato ein Ende. Sie steigen zur einflussreichsten Großfamilie auf und etablieren eine Oberhoheit über die anderen Sippen. Die Yamato übernehmen auch die Herrschaft im Bereich der Riten. Sie bestimmen ihre Ahnengöttin, die Sonnengöttin Amaterasu, zur obersten Schutzgöttin. Nun existieren nur mehr etwa 30 Sippenverbände, die sich alle der Macht der Yamato-Familie gebeugt haben. Mit dem Staat der Yamato wird im 4. Jahrhundert vor Christus die Idee des zentral regierten japanischen Kaiserreiches geboren. Die Yamato-Zeit ist eine Epoche bedeutender technischer und kultureller Umwälzungen. Die koreanische Halbinsel dient hierbei als wichtige Kulturbrücke zwischen dem bereits hochentwickelten chinesischen Kaiserreich und dem noch verhältnismäßig rückständigen Japan. Koreanische und chinesische Handwerker und Gelehrte reisen regelmäßig nach Japan. Im Gegenzug schicken die japanischen Sippen Diplomaten an den chinesischen Kaiserhof. Aus China dringen medizinisches Wissen, Kenntnisse über Eisenverarbeitung, zuvor kannte man auf den japanischen Inseln nur Bronze, und vor allem Grundelemente der chinesischen Zivilisation nach Japan. Insbesondere die chinesische Schrift fasst schnell Fuß auf den Inseln. So entstehen erstmals japanische Geschichtswerke, in denen die Chronisten historische Ereignisse, allerdings vermischt mit alten Mythen und Sagen, niederschreiben. Dies ist der Beginn der japanischen Historiographie. Bis dahin haben nur chinesische Chroniken über die Entwicklungen im Land der Wa, wie die Chinesen Japan bis ins 8. nachchristliche Jahrhundert nennen, berichtet. Zunächst adaptieren die Japaner die chinesischen Kanji-Zeichen. Obwohl diese sinntragenden Schriftzeichen zur Darstellung der japanischen Laute kaum geeignet sind. Denn das Chinesische dieser Zeit ist einsilbig und kennt keine Deklination oder Konjugation. Das Japanische aber ist mehrsilbig und kennt grammatische Endungen. Das macht die frühen japanischen Texte sehr schwer verständlich. Augenfälligster Ausdruck der neuen Zeit sind riesige, schlüssellochförmige Grabanlagen. Kofun, was so viel bedeutet wie alter Grabhügel. Daher nennt man diese Epoche auch die Kofun-Zeit. Durch diese Gräber demonstrieren die Herrscher der Yamato ihre neu gewonnene Machtfülle. Bereits zu Lebzeiten lassen sie daher diese beeindruckenden Grabstätten errichten. Die riesigen, von Wassergräben umschlossenen Gräber verfügen über steinerne Grabkammern, die Platz für mehrere Särge einer Sippe bieten. Rund um die Grabhügel sind auf Röhren tönerne Figuren, sogenannte Haniwa, angebracht. Sie stellen Häuser, Gerätschaften, Menschen und Tiere dar. Krieger, Bauern, Tänzer und Musiker werden als symbolisches Grabgeleit für den verstorbenen Herrscher aufgereiht. Die aus rotem Ton gefertigten und naiv bemalten Artefakte sind im Inneren hohl und ca. 50 cm hoch. Sie werden eigens in Spezialwerkstätten hergestellt, in denen die Meister des Töpferfaches arbeiten. Auch die Grabbeigaben verraten einiges über das Leben der Elite. Kostbare Bronzespiegel, zum Teil aus China importiert, Waffen und prächtige Schmuckstücke aus Muscheln sind Zeugen ihres Wohlstandes und ihrer Macht. Gegen Ende des 4. Jahrhunderts nach Christus gibt man den Verstorbenen auch Gold- und Silberschmuck, Kronen, Schwerter, Speere, Helme, Panzer, Zaumzeug und kostbar gearbeitete Sättel mit ins Grab. Dies alles lässt auf eine kriegerische Reiteraristokratie schließen. Die Kofun-Zeit ist eine wichtige Phase in der Entwicklung Japans zu einem zusammenhängenden Staat. Nach und nach etabliert sich auf den japanischen Inseln unter den Yamato eine Feudalgesellschaft mit strengen Hierarchien. Mächtige, von einem Patriarchen geleitete Großfamilien und ihre Gefolgsleute geben den Ton an. Sie stehen in regem Kontakt zum asiatischen Festland. Viele koreanische und chinesische Adlige heiraten in japanische Sippen ein. So verwundert es nicht, dass die weitere Entwicklung des Inselreiches eng mit den Entwicklungen auf dem asiatischen Festland verwoben ist. Auch der Buddhismus gelangt über die koreanische Halbinsel nach Japan. Zum einen verbreiten buddhistische Mönche vom Festland neben dem Glauben auch Innovationen in der Landwirtschaft. Der Einsatz von Pferden, Rindern und Pflügen zur kräfteschonenden und effizienteren Bestellung der Felder sowie der Gebrauch von Düngemitteln zur Ertragssteigerung sollen den japanischen Bauern das Leben leichter machen. Zum anderen findet der Buddhismus aber auch den Weg in die Häuser der Sippenoberhäupter. Den Chroniken zufolge überreichen koreanische Abgesandte um die Mitte des 6. Jahrhunderts nach Christus den Patriarchen der Yamato Buddha-Statuen und buddhistische Schriften, Geschenke ihres Königs. Wärmstens empfehlen sie den Japanern, diesen Glauben anzunehmen. Diese sind zunächst sehr zurückhaltend, denn die altehrwürdigen Sippen, die ihre Abstammung noch auf shintoistische Schutzgottheiten zurückführen, sehen in dem neuen Glauben eine Bedrohung. Sie fürchten die Rache der alten Götter, aber mehr wohl noch eine Demontage ihrer Macht und ihrer sozialen Stellung. Dennoch beauftragen die Yamato eine der führenden Familien im Land, die Soga, den neuen Glauben zu betreiben und quasi zu erproben. Eine Welle des Protestes bricht los. Viele alteingesessene Familien sind entsetzt und wehren sich heftig gegen die Installierung der Buddha-Verehrung. Die Soga aber sehen mit der Verbreitung der neuen Lehre ihre Chance zum Aufstieg gekommen. Eifrig betreiben sie daher die Ausbreitung des Buddhismus, der den Shintoismus zunehmend zurückdrängt und im 7. Jahrhundert nach Christus schließlich zur Staatsreligion werden wird. Die Soga jedenfalls werden zur neuen japanischen Elite. Sie gründen ihren Herrschaftsanspruch erstmals nicht auf die Abstammung von den sagenhaften Gottheiten der Urzeit. Die Macht der Soga wächst unaufhaltsam. Durch eine geschickte Heiratspolitik und kriegerische Auseinandersetzungen schaffen sie es, den Einfluss der alteingesessenen, konkurrierenden Sippen zurückzudrängen. Der Herrschaftsanspruch der Soga wird zum entscheidenden Antrieb für die staatliche Einigung Japans, die mit der Yamato-Zeit ihren Anfang genommen hat. Die Auseinandersetzung um den neuen Glauben mündet in einem bewaffneten Kampf zwischen Befürwortern und Gegnern um die Vorherrschaft im Land. Buddhistische Statuen und Tempel, die gerade erst erbaut worden sind, werden niedergerissen, geschändet und zerstört. Doch schließlich gehen die Soga gestärkt aus der Auseinandersetzung hervor. Und so wird es am Ende des 6. Jahrhunderts nach Christus auch ein Prinz aus ihren Reihen sein, der zum Oberhaupt des Yamato-Clans aufsteigt und aus der japanischen Sippengesellschaft einen zentral regierten Staat macht. Als absoluter Herrscher gibt sich der Regent Shotoku Taishi den Titel Tenno, was so viel bedeutet wie himmlischer Herrscher oder himmlischer Sohn. Mit ihm beginnt die Dynastie der Tenno, die bis heute den japanischen Kaiser stellt. Das japanische Kaiserreich, dessen Entwicklung mit dem sagenhaften Staat Yamatai im 3. Jahrhundert nach Christus begonnen hat, ist damit abgeschlossen. Alle Ausgaben von CD Wissen finden Sie im Buchhandel und unter www.hörkiosk.de. Sprecher dieses Hörbuchs ist Gerd Heidenreich. Redaktion und Produktion Audiomedia Verlag München.